Anarchismus in China, Teil 3. Li Faigan schloss sich schon mit 15 einer anarchistischen Gruppe in Chengdu, der Provinz Sichuan in Zentralchina, an und las mit Begeisterung die Schriften von Kropotkin und Emma Goldman. Unter diesem Eindruck nannte er sich die nächsten Jahre Bajin, wobei Bakunin und Kropotkin Pate standen. Beim Studium in Shanghai lernte er neben Russisch und Französisch auch Esperanto, die Sprache, in der er am häufigsten kommunizieren sollte. Er ging dann nach Paris, wo er sich sehr energisch an der Kampagne für Sacco und Vanzetti beteiligte und war der Verbindungsmann zwischen den europäischen und den asiatischen anarchistischen Bewegungen. Zum einen schrieb er für in Shanghai erscheinende Zeitungen, aber übersetzte auch viele Werke ins Chinesische, vor allem das ABC des Anarchismus von Bergmann und die Ethik von Kropotkin. Bekannt wurde er in Europa vor allem durch eine Veröffentlichung über das Leben von Revolutionären im Shanghai der 20er Jahre, in dem er gegen das politische Attentat sprach, aber ohne die Beweggründe der Attentäter zu denunzieren und stattdessen sich für die Revolution der sogenannten Massen aussprach. Nun kehrte er 1929 nach Shanghai zurück. Nach der blutigen Niederschlagung der Kommune befanden sich die Anarchistinnen und Anarchisten in einer heillosen Situation. KP oder Kuomintang, die die Macht inzwischen unter sich aufteilten, war die Entscheidung des weiteren Überlebens. Ein Mangel an Kommunikation und die fehlende Korrespondenz mit dem Ausland verschärften die Situation enorm. Zumindest in den Gebieten der Kuomintang konnten noch Versammlungen abgehalten werden, wenn auch hier der Terror wuchs. Bajins Engagement brachte so etwas wie die Reorganisation in die anarchistische Bewegung Shanghais. Er, der sich nun wieder Li Faigan nannte, schrieb nun selber Bücher über den Anarchismus, übersetzte und verteilte dann auch regelmäßig Verlautbarungen der spanischen CNT, wobei ihm seine Esperanto-Kenntnisse sehr nützlich waren. Es entstand ein intensiver Austausch mit den spanischen Anarchisten. Daneben schrieb Li Faigan als Bajin weitere Romane und Novellen, die immer wieder die Konflikte zwischen feudaler Herrschaft und der Revolution aufzeigen. Richtig berühmt wurde er mit Die Familie, eine Art autobiografischem Roman, ein Angriff auf das patriarchalische System der chinesischen Familien.1931 begann Japan, Teile von China zu besetzen. China selbst, gelähmt durch den Machtkampf zwischen Kuomintang und KP, musste die Mandschurei aufgeben und Japan plante weitere Invasionen. Dadurch gerieten aber die chinesischen Anarchistinnen und Anarchisten erneut unter Beschuss. Durch ihren internationalen Charakter hatten sie selbstredend Verbindungen zu den japanischen Arbeitern und Bauern. Das wurde nun als pro-japanisch denunziert. Viele wurden eingesperrt. Es war kein Trost, dass ihre japanischen Genossen zur gleichen Zeit als pro-chinesische Kriegsgegner ebenfalls eingesperrt wurden. Die Kommunisten waren die ersten, die den Kampf gegen die Invasion ansagten und riefen zur Einheit aller Völker und Klassen auf. Dies geschah vor allem, um gegen die sich verbündenden Länder Japan und Deutschland sowas wie eine antifaschistische Front aufzubauen. Chiang Kai-shek zögerte. Scheinbar schienen ihm die Japaner weniger gefährlich als die kommunistische Partei. Zwar konnte die Kuomintang die Kommunisten in die Provinz Shaanxi in der Mitte Chinas abdrängen und trugen so zur Geschichte des Langen Marsches bei, auf dem Mao Zedong Vorsitzender der KP werden sollte, aber erzeugte auch eine interne Rebellion, in dessen Verlauf Chiang Kai-shek selber von den eigenen Leuten gefangen genommen und zur Einheitsfront mit der KP gedrängt wurde. Die Reaktion der anarchistischen Genossinnen und Genossen war sehr unterschiedlich. Allgemein traten sie weiter gegen Nationalismus und Militarisierung ein, aber von Bajin ist bekannt, dass er sich mit dem Kampf gegen die imperialistische Invasion anfreunden konnte und er von daher als ein eher weicher Anarchist galt. Im Zuge der japanischen Invasion kam es in den nächsten Jahren zu einer der brutalsten und blutigsten Episoden des chinesisch-japanischen Konfliktes, dem Massaker von Nanking 1937. Innerhalb von 6 Wochen wurden 300.000 von den japanischen Besatzern erschossen, erstochen, geköpft oder verbrannt. Es kam zu Massenvergewaltigungen von mindestens 20.000. Die Publizistin Iris Chang schreibt von bis zu 80.000 Frauen und Mädchen, die anschließend ermordet und zerstückelt wurden. Die wenigen Überlebenden, die nicht den Freitod wählten, wurden als Prostituierte in sogenannte Trosthäuser verschleppt. Bajin weigerte sich in der Folgezeit, der vorwiegend von Kommunisten besetzten Liga der linken Schriftsteller beizutreten. Woraufhin es eine Welle von Pamphleten gab, die anfangs noch eher spöttisch waren. Dann aber heimtückischer und bedrohlicher, als Bajin sich auch weigerte, der chinesischen Schriftstellerorganisation beizutreten. Denunziert und als Räuber und Dieb abgestempelt, wurde er inhaftiert. Dank einiger prominenter Fürsprachen zwar freigelassen, stand er aber von da an unter ständiger Beobachtung. Währenddessen sammelte sich die libertäre Bewegung, organisierte sich neu in Shanghai. Bald fanden die ersten Demonstrationen zur Unterstützung der spanischen CNT statt. Das spanische Beispiel versammelte mehr und mehr Menschen unter dem Banner des Anarchismus. Eine Gruppe, die sich Schwarze Fahne nannte, gründete in Kanton eine anarcho-syndikalistische Organisation. Arbeiterinnen und Arbeiter der Textil- und Transportunternehmen begannen mit einer Serie von Streiks und Sabotagen. Bajin, der bis 1940 in Shanghai gelebt hatte, ging nun nach Kunming in der Provinz Yunnan nahe bei Burma, einem kulturellen Zentrum in China, wo viele Oppositionelle lebten. Hier gründete er den Wenchu Sheng Wu Verlag, wo die Werke von Kropotkin und Alexander Bergmann herausgab. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, der in China fast unbemerkt war, war die anarchistische Bewegung gewachsen. Es existierten 3 größere Industrieföderationen mit jeweils 500 bis 1000 Mitarbeiterinnen und 20 studentische Gruppen. Wir stehen für das Patronat Linksaktivismus, Verklemmtheit und Übergangsprogramme. Damit die Welt auch unter der roten Fahne so beschissen bleibt wie heute. Der nächste Schlag, diesmal fast tödlich, kam bald und nicht unerwartet. Mao Zedong war Vorsitzender der KP geworden und entpuppte sich als der chinesische Trotzki. Hatten die Anarchisten bei den Nationalisten noch die Wahl zwischen Scharfrichter und Versammlungsraum, war der Marxismus ein unbarmherziger, tödlicher Feind geworden. Die Anarchistinnen und Anarchisten mussten bald in den Untergrund. Hatten sie doch in der Provinz Shanxi im Norden Chinas noch einmal einen Aufstand versucht. Eine alte Vervielfältigungsmaschine war nun die einzige Art, Kommunikation nach außen herzustellen. Jeder Bleistift, jedes Stück Papier musste unter Lebensgefahr besorgt werden. Überfälle brachten zwar etwas Geld in die Kasse, doch der Kontakt, vor allem außerhalb Chinas, schien nun abgebrochen. Fortsetzung folgt.